Ein Brunnen. Aus Morgenrot, Klabund. Die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Brunnen. Rühre nicht an diesen Bronnen, der im Dunkel plätschernd stammelt. Alle Sonnen, alle Wonnen hat er stumm in sich gesammelt. Keinem wollte es gelingen, seine goldne Flut zu heben. Denen nur, die selbst sich bringen, wird er hoch entgegenbeben. Ende von Ein Brunnen.